Wir setzen unser Programm fort mit einer Sendung für den Biologieunterricht über das Revier der Katze. Mutti, hast du mal ein bisschen Milch? Draußen sitzt eine Katze, die ist halb verhungert, glaube ich. Die mautzt so komisch. Ach, Unsinn, Michael, so eine Katze, die hat doch irgendwo ein Zuhause, wo sie hingehört. Die kriegt schon was zu fressen. Außerdem ernähren sich Katzen ganz gut allein. Aber sie sieht richtig verhungert aus. Sie ist ganz mager. Ich hol mal ein bisschen Milch, nicht? Also mach, was du willst, aber gewöhn sie bloß nicht an uns. Sonst werden wir das Tier nicht wieder los. Nee. Kannst doch ruhig die Kühlschranktür wieder zumachen. Der Junge ist ja ganz verrückt nach dem Viech. Tja, das war ich wohl damals. Ich war gerade 15 geworden und hatte noch nie ein Haustier gehabt. Das macht zu viel Arbeit, sagten meine Eltern immer. Aber diesmal ließ ich nicht locker. Ich habe sie so lange bearbeitet, bis sie mir erlaubten, die zugelaufene Katze zu behalten. Die war nämlich nicht wieder fortgelaufen, die Milch hatte ihr offenbar geschmeckt. Wir quartierten sie also in unsere ehemalige Waschküche ein. Die hatte nämlich ein Abzugsloch in der einen Wand und durch dieses Loch konnte unsere Olli, so haben wir die Katze genannt, zu jeder Tages- und Nachtzeit ein- und ausgehen. Da wohnte Olli nun auf einem Haufen alter Wolldecken in unserer ehemaligen Waschküche. Naja, und wie das so ist, wenn man etwas neu hat, dann beschäftigt man sich in der ersten Zeit immer nur damit. Und so war es auch mit mir und mit meiner Katze. Jeden Morgen, bevor ich los musste zur Schule, ging ich erstmal zu Olli und guckte nach, ob auch alles in Ordnung war. Sie lag dann immer abgeschlafft auf ihren Decken und kümmerte sich um nichts. Fräulein Olli war noch müde. Und das war sie meistens auch noch, wenn ich mittags zurückkam. Erst gegen 2 Uhr nachmittags wurde sie richtig munter. Dann stand sie auf, räkelte und streckte sich und stakste auf den Hof raus. Das war fast jeden Tag dasselbe. Um 2 Uhr haute Olli ab. Man konnte fast die Uhr danach stellen. Ich erzählte das irgendwann einmal meinem Freund Uwe. Der hatte einen kleinen Biologiefimmel. Er musste nämlich für alles, was er beobachtete, eine Erklärung haben. Und nun wollte er auch genau wissen, warum Olli immer um die gleiche Zeit aufstand. Deshalb ging er zu Herrn Schubert. Der war Zoologieprofessor und wohnte bei uns gleich um die Ecke. Uwes Eltern waren mit ihm befreundet. Ich ging mit Uwe zu Herrn Schubert, der sehr nett war und uns alles erklärte. Tja, dass eure Olli um 2 Uhr aufsteht und rausgeht, das hat schon seine Gründe. Das ist aber eine ziemlich komplizierte Sache, da müsst ihr schon genau aufpassen. Mhm. Also, die meisten Säugetiere, und dazu gehört ja auch die Katze, die haben ein sogenanntes Revier. Das ist ein bestimmtes Gebiet, in dem sie sich aufhalten, in dem sie Nahrung suchen. Man kann beinahe sagen, dass ihnen gehört. Einige Tiere verteidigen dieses Revier erbittert gegen ihre Artgenossen. Denn meistens ist das Revier nicht groß genug, dass es 2 zugleich ernähren kann. Es würden sich ja auch nicht 2 Fleischerläden in einer kleinen Straße niederlassen. Da würden sie sich ja gegenseitig zu viel Konkurrenz machen. Ja, und so ähnlich ist das bei den Tieren auch. Und eure Katze, die hat auch so ein Revier. Bei ihr ist es allerdings nicht ganz so genau abgegrenzt wie bei anderen Säugern, aber immerhin. In der Mitte dieses Reviers liegt das Heim erster Ordnung. Das ist bei meiner Katze die Waschküche, nicht? Ja, stimmt genau, Michael. Das Lager in eurer Waschküche, das ist das Heim erster Ordnung. Aha. Da schläft sie, da bekommt sie Junge, denn da fühlt sie sich sicher. Und was hat das mit dem Aufstehen um 2 zu tun? Ja, das hängt eben mit dem Streifrevier zusammen. Jede Katze, das habe ich ja eben schon gesagt, hat ein mehr oder weniger fest umrissenes Gebiet, in dem sie Mäuse jagt, wo sie sich sonnt, wo sie spielt und sich ausruht. Gerade so wie Kinder, die haben auch ihr ganz bestimmtes Spiel- und Freizeitgebiet. Zum Beispiel Parks, Spielwiesen oder einen Fußballplatz. Ja. Das nennt man bei ihnen das Streifrevier. Nun kann es bei Katzen natürlich vorkommen, dass 2 Tiere ein und dasselbe Streifrevier haben. Und damit sie sich nicht allzu sehr ins Gehege kommen, benutzen sie es zu verschiedenen Zeiten. Die eine Katze zum Beispiel morgens und die andere nachmittags. So ist das wohl auch mit deiner Katze. Sie teilt sich auch ihr Streifrevier mit einer anderen Katze. Die hat es morgens und Olli nachmittags. Ja? Genau ab 2 Uhr. Ja, das kann so sein, Uwe. Ihr müsstet Olli mal genauer beobachten. Das war leicht gesagt. eine Katze beobachten, ihr immer auf den Fersen bleiben und zwar so, dass sie es selber nicht merkt. Das ist eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Aber Uwe hatte mich mit seinem Forschertick angesteckt. Wir waren richtig versessen darauf herauszufinden, was unsere Katze so alles trieb. Deshalb versteckten wir uns am nächsten Tag kurz vor zwei hinter der Waschküchentür und warteten auf Olli. Da ist sie. Sie läuft in den Garten. Los hinterher. Psst. Wir dürfen sie nicht verjagen. Wo ist sie denn jetzt abgeblieben? Jetzt haben wir sie verloren. Nee, da drüben. Guck mal, unter den Himbeersträuchern. Du, die lauert auf Mäuse. Ja, wir hatten einen von Ollis Jagdplätzen entdeckt. Nach vielen Beobachtungen fanden wir heraus, dass sie fast jeden Tag zuerst zu diesem Gestrüpp lief, um Mäuse zu fangen. Sie hatte aber noch weitere feste Plätze, genau wie Herr Schubert gesagt hatte. Auf dem Gartenstuhl neben der alten Laube, da sonnte sie sich immer bei schönem Wetter. Und bei Regen, da kam sie zu uns in die Wohnstube und kuschelte sich in eine warme Sofaecke. Die gehörte auch mit zu ihrem Streifrevier. Aber die Wolldecken in der Waschküche, das war ihr Heim erster Ordnung, so hatte Herr Schubert das ja genannt, und dorthin kehrte sie immer wieder zurück und dort fand ich sie auch jeden Morgen wieder. Und das mit der zweiten Katze, die zum Teil dasselbe Revier haben sollte wie Olli, das stimmte tatsächlich. Wir entdeckten das eines Morgens, als wir Hitze frei bekommen hatten und so früher nach Hause konnten. Da streunte doch tatsächlich die Katze von unserem Nachbarn auf einem von Ollis Jagdplätzen herum. Bei diesem Jagdplatz beobachteten Uwe und ich eines Tages etwas Seltsames. Olli war gerade auf dem Wege zu einem ihrer Jagdplätze, wir kannten inzwischen schon alle Plätze ziemlich genau, da blieb sie plötzlich wie angewurzelt stehen. Ob die eine Maus entdeckt hat? Weiß der Teufel, was da los ist. Aber die guckt nicht ins Gras. Wo guckt die denn eigentlich hin? Mensch, da hinten. Die beobachtet die andere Katze da drüben. Warum glotzen die sich so an? Sitzen da und glotzen sich an. Die benehmen sich aber komisch. Da müssen wir mal Herrn Schubert fragen. Ich sagte ja schon, Uwe musste allen Dingen auf den Grund gehen. Naja, und komisch fand ich das ja auch. Die beiden Katzen haben da übrigens noch eine ganze Weile so dagesessen. Schließlich hat sich Olli ganz langsam in Bewegung gesetzt in Richtung Jagdplatz, wo sie ja auch hin wollte. Je näher sie dabei an die andere Katze herankam, desto schneller lief sie. Als sie dann an der fremden Katze vorbeigerannt war, da lief auch die weiter ihres Weges. Herr Schubert, dem wir das alles erzählten, hatte für dieses Verhalten eine seltsame Erklärung. Tja, da ging es um Macht, um die Vorrangstellung. Wenn sich zwei Katzen irgendwo begegnen und sie sind sich vollkommen fremd, dann kann es sein, dass sie miteinander kämpfen, um herauszufinden, wer die Stärkere ist. Der Stärkeren gebührt nämlich dann der Vorrang an diesem Ort. Wenn sich die Katzen dann später einmal wieder begegnen, dann überlässt die Schwächere der Stärkeren automatisch den Vortritt. So war das auch bei dem Vorfall, den ihr beobachtet habt. Dann bedeutet das doch, dass Olli mit dieser fremden Katze früher mal gekämpft hat und dass Olli dabei gewonnen hat. Das ist gut möglich. Aber Katzen kämpfen nicht immer. Manchmal geht's auch ohne Kampf ab. Das ist dann so, als ob die Schwächere direkt spürt, dass die andere ihr überlegen ist. Die Katzen versuchen also, möglichen Auseinandersetzungen mit ihren Artgenossen aus dem Wege zu gehen. Aber woher wissen Sie denn, dass die andere Katze da ist? Wie gehen Sie sich denn aus dem Weg? Das machen Sie erstmal mit Hilfe eines Zeitplans. Ha? So haben es Olli und eure Nachbarskatze gemacht. Die eine morgens, die andere nachmittags. Ja, und sonst, ja, durch Duftmarken. Durch was? Duftmarken, Michael. Die Katzen spritzen manchmal ihren Urin gegen niedriges Buschwerk oder etwas derartiges. Wenn dann eine andere Katze denselben Weg benutzen will, dann kann sie mit Hilfe der Duftmarke feststellen, aha, meine Konkurrentin ist hier gerade unterwegs. Also passe ich besser auf oder gehe einen anderen Weg. Die Katzen sind eben normalerweise darauf bedacht, unnötigen Auseinandersetzungen aus dem Wege zu gehen. Und die Katze, die einmal einen Revierkampf gewonnen hat, behält die dann die Stellung für immer und ewig? Nein, ganz endgültig ist diese Regelung nicht. Es kann durchaus mal vorkommen, dass eine unterlegene Katze die überlegene noch einmal zu einem Revierkampf herausfordert und den Kampf sogar gewinnt. Dann hat sie den Vorrang auf diesem Revierplätzchen. Irre. Und Sie glauben wirklich, Olli hat mal um ihr Revier richtig kämpfen müssen? Ja, ich vermute es. Die sind eigentlich ganz schön vernünftig, diese Katzen. Ja, in vielen Dingen jedenfalls weitaus klüger als manche Menschen, die sich doch wegen aller möglichen Macht- und Vorrangstellungen dauernd in die Haare geraten. Aber Vernunft kann man das bei Katzen nicht nennen, Michael. Das ist Instinkt. Ja, so war das mit dem Katzenrevier. Später habe ich einmal so einen Revierkampf beobachtet. Es war auf der Wiese neben dem Sportplatz uns gegenüber. Da streunte Olli herum und plötzlich stand sie wieder einer fremden Katze gegenüber. In dem unübersichtlichen Gelände, das Gras war schon ziemlich hoch, hatten sich die beiden Katzen wahrscheinlich nicht rechtzeitig gesehen. Ja, und so gab es einen richtigen Kampf. Die beiden fauchten sich wütend an und schlugen mit den Krallen nacheinander, bis sie blutig waren, alle beide. Aber Olli hatte dann doch zuerst die Nase voll und zog ab. Ich habe sie später nie wieder auf dieser Wiese gesehen. Die gehörte von da an endgültig zum Revier der anderen. Aber so langsam, das muss ich ehrlich sagen, verlor ich damals die Lust am Katzenbeobachten. Immer hinter Olli herzurennen, auf die Dauer machte das keinen Spaß. Uwe wollte aber noch unbedingt wissen, was Olli nachts trieb. Sie verschwand nämlich jeden Abend, so gegen 8:30, 9, und wir hatten keine Ahnung, was sie dann tat. Einen Abend sind wir ihr nachgegangen, und was wir da herausfanden, das war schon ein richtiger Knüller. Wir folgten Olli vorsichtig bis zur Straßenecke, gut 300 Meter von unserem Haus entfernt. Mensch, was ist da denn los? Nun guck dir das mal an. Eine Katzenversammlung. Eine richtige Versammlung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Katzen. Nee, da kommt noch eine. 8. Was hat denn das nun wohl wieder zu bedeuten? Ja, das war schon eine eigentümliche Sache. Die Katzen saßen beieinander, manche ganz dicht zusammen, auf Fellfühlung sozusagen, und leckten einander. Alle sahen ausgesprochen friedlich aus. Manchmal fauchte ein Tier leise, wenn ein anderes ihm doch zu nahe auf den Pelz rückte, aber sonst machten alle einen ausgesprochen friedlichen Eindruck. Herr Schubert, den wir am Tag darauf fragten, meinte dazu, dass ein solches friedliches Beisammensein der Katzen häufiger vorkäme. Manchmal zögen sich diese Versammlungen stundenlang hin, oft bis Mitternacht. Dann aber kehrten alle Katzen in ihre Schlafquartiere, also in ihr Heim erster Ordnung, zurück. Genau wie bei uns Menschen, nicht? Abends ausgehen, aber am Ende freut man sich doch auf sein warmes Bett. Olli blieb noch lange bei uns. Und eines Tages bekam sie Junge. Die kleinen Knüdelchen lagen eines Morgens halb versteckt in Ollis Wolldeckenlager und Olli selbst ließ keinen an ihr Heim heran. Ich glaube, jeder fremden Katze, die sich in dieser Zeit zu nahe an ihr Heim erster Ordnung rangewagt hätte, wäre es schlecht ergangen. Leider musste ich die Kleinen verschenken. Meine Eltern meinten, wir wollten ja schließlich keinen Katzenzoo eröffnen. Ja, was soll man da machen? Was aus Olli geworden ist? Tja, so wie sie gekommen war, so verschwand sie auch wieder. Eines Mittags, sicherlich kurz nach 2, ich passte damals schon lange nicht mehr so auf Olli auf, also eines Tages lief sie fort und kam nicht wieder. Ein paar Tage lang warteten wir noch auf sie, aber Olli blieb verschwunden. Wir haben danach nie wieder eine Katze gehabt. Das Revier der Katze hieß diese Sendung für den Biologieunterricht.